NDR Kultur. Hörspiel. Einladen möchten wir Sie nun zu Das Leben eines Narren, einer außergewöhnlichen Hörspielpremiere, entstanden nach dem gleichnamigen Prosatext von Ryūnosuke Akutagawa. Zugleich eine Gemeinschaftsproduktion des NDR mit dem japanischen Radio. Der 1892 in Tokio geborene Schriftsteller ist ein Klassiker der modernen japanischen Literatur und gilt vor allem als Meister der historischen Novelle. Bis zu seinem Freitod im Jahre 1927 verfasste er neben Essays und Lyrik Erzählungen und Novellen, mit denen er die japanische Literatur nachhaltig geprägt hat. Weltberühmt wurde er 1970 durch seine Erzählung Rashomon, die später von dem großen japanischen Filmregisseur Akira Kurosawa so eindrucksvoll verfilmt wurde. Akutagawa gehört zur zweiten Generation der nach der Öffnung Japans mit der Kultur und Literatur des Westens konfrontierten japanischen Autoren. Posthum hinterließ er sein kleines Werk »Das Leben eines Narren«, das er einen Monat vor seinem Freitod am 24. Juli 1927 abgeschlossen hatte. Beigefügt hatte er einen Brief an seinen Freund, der die Herausgabe des Manuskripts betreuen sollte. In 51 zarten Miniaturen schreitet der Schriftsteller darin noch einmal die zentralen Themen, Spannungsfelder und wichtigen Episoden seines Lebens ab. Der existenzielle Druck, unter dem der Dichter vor seinem nahen Tod steht, wird darin ebenso deutlich wie seine Kontrolliertheit und die Fähigkeit zur Distanz. Neben ihrer vermeintlichen Willkürlichkeit und Bedeutungslosigkeit bestechen diese Miniaturen durch die Schönheit der Sprache. Sie teilt sich auch in der deutschen Übersetzung mit. Knappe, spröde Sätze, mehr Lyrik als Prosa, lassen so, wie mit der Tusche eines feinen japanischen Pinsels gezeichnet, Situations- und Landschaftspanoramen vor den Augen des Lesers entstehen. Ein besonderer Glücksfall war es, dass die Hörspielabteilung des japanischen Rundfunks in Tokio ein großes Interesse zeigte, sich an dieser deutsch-japanischen, also zweisprachigen Hörspielproduktion zu beteiligen. Nicht nur bei den Geräusch- und Klangaufnahmen in Japan, sondern auch bei den notwendigen Aufnahmen mit dem japanischen Schauspieler in Tokio. Der Sender stellte das eigene Hörspielstudio, dazu ein Studio zur Aufnahme von Geräuschen, sowie die eigenen Klangarchive zur Verfügung. Im japanischen Hörspiel werden Hörspiele noch meist traditionell durch den Einsatz von Geräuschemachern unterstützt. Mit ihrer Hilfe gelang es, die authentische Klangwelt der japanischen Schauplätze wiederzuspiegeln. Ein komplettes japanisches Fernsehteam begleitete dazu unseren Regisseur Kai Green während seines Besuches in Japan und berichtete darüber. Die Aufnahmen führten das Team in die nahe Tokio gelegenen Städte Kamakura und Nikko, in ein Zen-Kloster zum frühmorgendlichen Besuch auf dem Fischmarkt, zur Karaoke, einer Teezeremonie und ins traditionelle Kabuki-Theater. Der japanische Schauspieler Hiroyuki Kinoshita, der Schatten Akutagawas, die zweisprachig agierende Sprecherin Mari Endo und nicht zuletzt Ulrich Nöten als Akutagawa waren an dieser Produktion beteiligt, die Kultur- und Sprachgrenzen gleichermaßen zu überschreiten sucht. Sie wird noch in diesem Monat im Rahmen eines besonderen Themenschwerpunktes auch vom japanischen Rundfunk ausgestrahlt. Doch hören Sie nun selbst Das Leben eines Narren von Ryūnosuke Akutagawa. Akutagawa Ryūnosuke. Aru aho no issho. Ryūnosuke Akutagawa. Das Leben eines Narren. Die Zeit. Der Ort, der erste Stock einer Buchhandlung. Er, 20 Jahre alt, kletterte eine metallene Leiter hinauf, die an ein Bücherregal gelehnt war. Er suchte nach neuen Büchern. Maupassant, Baudelaire, Strindberg, Ibsen, Shaw, Tolstoi. Während seiner Suche begann die Dämmerung, den Raum in Dunkelheit zu tauchen. Aber er studierte weiterhin mit Eifer die Buchstaben, mit denen die fremden Wörter auf die Buchrücken geschrieben waren. Was hier vor ihm stand, waren weniger Bücher, vielmehr das Fin des Siècle selbst. Nietzsche, Verlaine, die Brüder de Goncourt, Dostojewski, Hauptmann, Flaubert. Während seine Augen gegen das dämmerige Licht ankämpften, zählte er die Namen dieser Männer auf. Die Bücher jedoch begannen in den düsteren Schatten zu versinken. Schließlich war seine Ausdauer erschöpft und er machte sich daran, die metallene Leiter wieder hinabzusteigen. In diesem Moment flammte plötzlich direkt über seinem Kopf eine kahle Glühbirne auf. Er blieb auf der Leiter stehen und sah auf die Angestellten und Kunden hinunter, die sich zwischen den Büchern bewegten. Es war grotesk, wie klein sie waren und wie ungeheuer schäbig. Das menschliche Leben kommt nicht einer einzigen Zeile von Baudelaire gleich. Aha, seine Mutter. Die Verrückten trugen alle dieselben grauen Kleider. Aus diesem Grund wirkte der weitläufige Raum noch deprimierender. Einer von ihnen saß an einem Harmonium und spielte unentwegt Psalmen. Ein anderer stand genau in der Mitte des Zimmers und hüpfte herum. Tanzen konnte man es kaum nennen. Zusammen mit einem Arzt, er hatte eine rosige Gesichtsfarbe, starrte er auf die Szene. Seine eigene Mutter hatte sich vor 10 Jahren in nichts von diesen Verrückten unterschieden, nicht im geringsten. Der üble Geruch, der von ihnen ausging, war der seiner Mutter. Ja, ikoko. Angeführt vom Arzt gingen sie den Gang hinunter zu einem anderen Zimmer. In einer Ecke des Raums lagerten in großen Glasgefäßen Gehirne, eingelegt in Alkohol. Auf einem der Gehirne entdeckte er eine weißliche Stelle. Es sah fast so aus, als hätte man es mit Eiweiß beträufelt. Während er sich im Stehen mit dem Arzt unterhielt, musste er wieder an seine Mutter denken. Dieses Gehirn gehörte einem Ingenieur der Lampenfirma XY. Der hielt sich für einen riesigen Dynamo, der schwarzes Licht ausstrahlt. Er sah zum Fenster hinaus, um dem Blick des Arztes auszuweichen. Außer einer Ziegelmauer, ihre Krone war mit Flaschensplittern bestückt, war nichts zu sehen. Die Mauer aber schimmerte in fahlem Weiß, überzogen von dünnen Moosflecken. Zu Hause. Er lebte in der Vorstadt in einem Zimmer im ersten Stock. Der Boden unter dem Haus gab nach und der gesamte erste Stock senkte sich auf merkwürdige Weise nach einer Seite. In diesem Stock stritt seine Tante öfter mit ihm. Gelegentlich griffen seine Adoptiveltern schlichtend ein. Dennoch liebte er die Tante mehr als jeden anderen Menschen. Seine Tante, sie hatte niemals geheiratet, ging bereits auf die 60 zu, als er 20 war. In der Vorstadt, in seinem Zimmer im ersten Stock, dachte er häufig darüber nach, warum die, die sich lieben, einander quälen. Und war sich auch in diesen Momenten voller Beklemmung des schiefen Bodens im ersten Stock bewusst. Tokio! Über dem Sumidagawa hingen trübe Wolken. Er fuhr auf einem Dampfschiff und starrte durch ein Fenster auf die Kirschen in Mukushima. Die Bäume, die in voller Blüte standen, wirkten auf ihn so deprimierend wie aufgereihte Lumpen. Aber in diesen Kirschbäumen, in den Kirschbäumen von Mukushima, die hier seit der Edo-Zeit standen, entdeckte er irgendwann sich selbst. Sumidagawa, don yori kumotte ita. Kare wa hashitte iru kojouki no mado kara mukoujima no sakura o nagamete ita. 花を持った桜は彼の目には一列のボロのように憂鬱だったが彼はその桜に江戸以来の向島の桜にいつか彼自身を見出していた Zusammen mit einem älteren Bekannten saß er an einem Kaffeetisch und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Er sprach fast nichts, aber er lauschte konzentriert den Worten seines Bekannten. Heute bin ich den halben Tag im Auto herumgefahren. Musstest du etwas erledigen? Er weiß, ich hatte einfach Lust dazu. Die Antwort hatte etwas Befreiendes für ihn und führte ihn in eine Welt, die er nicht kannte. Eine Welt, in der ein gottähnliches Ich herrschte. Vage verspürte er einen Schmerz, gleichzeitig aber auch Freude. Das Café war winzig. Unter einem Bild des Gottes Pan jedoch stand ein roter Topf mit einem Gummibaum, dessen fleischige Blätter herabhingen. Yamai. Krankheit. Im salzigen Seewind, der unaufhörlich vom Meer hereinblies, schlug er ein dickes englisches Wörterbuch auf und suchte mit der Fingerspitze nach Wörtern. Tararia. Flügelschuhe, Sandalen mit Flügeln, Teru. Geschichte, Taripotto, ostindische Palmenart. Der Stamm erreicht eine Höhe zwischen 17 und 30 Meter. Die Blätter werden als Schirme, Fächer, Hüte und anderes verwendet. Blüht einmal in 70 Jahren. In seiner Fantasie sah er die Blüten der Palme mit aller Deutlichkeit. Gleichzeitig verspürte er in der Kehle ein Brennen, das ihn nie zuvor heimgesucht hatte. Ohne zu wissen, was er tat, ließ er Schleim auf das Wörterbuch tropfen. Schleim, Das war kein Schleim. Er dachte an die kurze Dauer des Lebens und stellte sich noch einmal die Blüten der Palme vor. Die Blüten der Palme, die weit jenseits des Meeres in den Himmel ragte. Bilder. Auf einmal. Und es geschah tatsächlich. Auf einmal. Er stand in einem Buchladen, sah sich einen Bildband von Van Gogh an und auf einmal verstand er das Wesen der Malerei. Sicher, die Bilder waren nur Reproduktionen, aber er spürte, wie sich selbst in diesen Reproduktionen die Natur mit all ihrem Glanz entfaltete. Kono e ni taisuru jōnetsu wa kare no shia o arata ni shita. Kare wa itsuka hi no eda no uneri ya onna no hou no fukurami ni taemanai chūui o kubari dashita. In der Dämmerung eines Herbsttages, der Regen gebracht hatte, war er in einer Vorstadt unter einer Brücke hindurchgegangen. Am Fuß des Damms, jenseits der Brücke, stand ein Pferdefuhrwerk. Als er an ihm vorüberkam, hatte er das Gefühl, dass ihm auf diesem Weg bereits jemand vorangegangen war. Wer? Für ihn selbst lag die Antwort jetzt auf der Hand. In seinem Herzen, er war damals 23, beobachtete ein Holländer mit abgeschnittenem Ohr scharfen Blicks dieses düstere Landschaftsgemälde. Zwischen seinen Lippen eine lange Pfeife. Hibana. Durchnässt lief er über die Asphaltstraße. Es regnete ziemlich heftig. Inmitten des aufspritzenden Wassers roch er den Geruch seines Gummimantels. In diesem Moment sprangen vor seinen Augen aus einer elektrischen Oberleitung violette Funken. Er fühlte sich seltsam bewegt. In seiner Jacketttasche war das Manuskript verborgen, das in der Zeitschrift ihres literarischen Zirkels veröffentlicht werden sollte. Während er durch den Regen weiterging, blickte er nochmals zu der Oberleitung hinter ihm auf. Unablässig sprangen aus ihr grelle Funken. Er dachte an alles, was das Leben bot. Und nichts erschien ihm besonders begehrenswert. Aber diese violetten Funken, diese grausamen Funken, die durch die Luft wirbelten, sie wollte er in seinen Händen halten. Und wenn es ihm das Leben kostete. Stei. Leichen. Von den Daumen aller Leichen hingen mit Draht befestigte Kärtchen. Auf ihnen waren der Name und das Alter vermerkt. In gebeugter Haltung begann sein Freund mit dem Skalpell einer Leiche geschickt, die Haut vom Gesicht abzuziehen. Das Fett, das sich unter der Haut ausbreitete, war von einem wunderschönen Gelb. Er starrte auf die Leiche. Er musste es tun, er brauchte die Szene, um eine Kurzgeschichte fertig schreiben zu können. Er brauchte sie für den Hintergrund dieser Kurzgeschichte, die zur Zeit des Heian-Hofes spielte. Aber der Geruch der Leichen, nicht unähnlich dem von verfaulten Aprikosen, war abstoßend. Sein Freund, die Brauen gerunzelt, arbeitete ruhig weiter mit dem Skalpell. In der letzten Zeit haben wir sogar einen Mangel an Leichen. Das waren die Worte seines Freundes. Und umgehend hatte er eine Antwort parat. Wenn ich einen Mangel an Leichen hätte, würde ich in aller Unschuld morden. Aber natürlich sagte er das nicht laut. Sensei, sein Mentor. Kare wa ookii kashi no ki no shita ni sensei no hon wo yonde ita. カシノキは秋の日の光の中に 1枚の葉さえ動かさなかった。どこか遠い空中にガラスの皿を垂れた秤が一つ、ちょうど平行を保っている。彼は先生の本を読みながらこういう光景を感じていた。 Morgen, 夜明け、Dämmerung. Die Nacht lichtete sich allmählich. Er stand an einer Ecke der Stadt, einen weiten Marktplatz überblickend. Menschen und Wagen drängten sich auf den Platz, übergossen von rosenfarbenem Licht. Er zündete sich eine Zigarette an und ging ruhig auf die Mitte des Platzes zu. Ein dünner, schwarzer Hund begann ihn plötzlich anzukläffen. Aber er erschrak nicht. Er liebte den Hund sogar. In der Mitte des Marktplatzes eine Platane, die nach allen Seiten ihre Zweige breitete. Er stand am Fuß des Baums und sah durch die Zweige zum hohen Himmel auf. Am Himmel, direkt über ihm, glänzte ein Stern. Dies geschah in seinem 25. Lebensjahr, 3 Monate nachdem er seinem Mentor begegnet war. Der Tod seines Mentors. Es hatte zu regnen aufgehört und durch den Wind ging er einen Bahnsteig des neuen Bahnhofs entlang. Der Himmel lag immer noch in fahlem Dämmer. Jenseits des Bahnsteigs sangen einige Gleisbauarbeiter mit lauten Stimmen irgendein Lied, während sie ihre Spitzhacken auf und nieder sausen ließen. Im regenfeuchten Wind verwehte das Lied der Arbeiter, ebenso wie seine Gefühle. Eine Zigarette hing unangezündet zwischen seinen Lippen. Der Schmerz, den er spürte, hatte fast etwas von einem euphorischen Gefühl. Sensei, Kitoku. Sensei, Kitoku. Sensei, Kitoku. Sensei, Kitoku. Sensei. Das Telegramm steckte in seiner Manteltasche. In diesem Moment tauchte mit schlangengleichen Bewegungen aus dem Schatten des Kiefernwalds der 6 Uhr Morgenzug nach Tokio auf. Eine dünne Rauchfahne zog hinter ihm her. Kekkon. Am Tag nach der Hochzeit begann er mit seiner Frau zu schimpfen. Wir sind noch kaum verheiratet und schon wirfst du unser Geld zum Fenster hinaus. Aber eigentlich sprach er nicht für sich selbst, sondern im Auftrag seiner Tante. Seine Frau entschuldigte sich. Selbstverständlich bei ihm, aber auch bei der Tante. Vor ihr der Topf mit den gelben Narzissen, die sie für ihn gekauft hatte. Carrera. Sie führten ein friedliches Leben. Im Schatten der ausladenden Blätter einer großen Bananenstaude. Warum ihr Leben friedlich war? Sie wohnten in einem Haus in einer Küstenstadt, zu der man auch mit dem Zug von Tokio 1 Stunde brauchte. Mond. In einem Hotel traf er auf halber Treppe zufällig die Frau. Selbst am Tag schien auf ihrem Gesicht das Licht des Mondes zu liegen. Während er ihr nachsah, Sie waren füreinander zwei völlig Fremde. Breitete sich in ihm eine Einsamkeit aus, wie er sie niemals zuvor erlebt hatte. Cho. Der Schmetterling. Im Wind, der erfüllt war vom Geruch der Algen, das Funkeln eines Schmetterlings. Einen kurzen Moment lang spürte er, wie der Schmetterling seine ausgedörrten Lippen mit den Flügeln berührte. Aber noch Jahre später leuchtete der Staub, den der Schmetterling auf seinen Lippen hinterlassen hatte. 蝶が一羽ひらめいていた。彼はほんの一瞬間乾いた彼の唇の上、この蝶の翼の触れるのを感じた。が、彼の唇の上、いつかなすっていた翼の粉だけは数年後にもまだきらめいていた。 Kasse. Er und seine Frau sollten zusammen mit seinen Adoptiveltern unter einem Dach leben. Der Grund dafür war sein Eintritt in die Redaktion einer Zeitung. Er hatte sein ganzes Vertrauen auf den Vertrag gesetzt. Ein gelbes Blatt Papier. Später stellte sich heraus, dass der Vertrag die Zeitung zu nichts verpflichtete, ihn jedoch zu allem. Die Verrückte. Zwei Rikschas fuhren unter einem wolkenverhangenen Himmel eine menschenleere Provinzstraße entlang. Schon der salzige Wind zeigte, dass die Straße zum Meer führte. Er saß in der hinteren Rikscha. Verwundert, dass er nicht das geringste Interesse an diesem Rendezvous hatte und fragte sich, was ihn hergeführt hatte. Gewiss nicht Liebe. Aber wenn es nicht Liebe war, dann, um eine Antwort zu umgehen, dachte er, zumindest sind wir damit quitt. Er hatte keine Wahl. Der Gedanke ließ sich nicht abweisen. In der vorderen Rikscha saß die Verrückte. Sie war nicht nur verrückt, sondern hatte außerdem eine jüngere Schwester, die aus Eifersucht Selbstmord begangen hatte. Das alles ist mittlerweile so sinnlos. Er spürte einen gewissen Hass auf die Verrückte. Auf diese Frau, die ausschließlich von tierischen Instinkten beherrscht wurde. Die beiden Rikschas fuhren an einem Friedhof vorbei. Es roch nach Meer. Ein Reisigzaun, bestückt mit den Schalen von Austern. Dahinter zahllose schwärzliche Grabsteine. Er blickte auf das Meer, das sich schwach schimmernd hinter den Grabsteinen abzeichnete, und plötzlich spürte er, wie Verachtung für ihren Ehemann in ihm aufstieg. Für diesen Ehemann, der nicht in der Lage war, das Herz seiner Frau für sich zu gewinnen. Sie? ある広場の前は暮れかかっていた。彼はやや熱のある体にこの広場を歩いていった。大きいビルディングは幾重もかすかに銀色に澄んだ空に窓々の電灯をきらめかせていた。Er blieb am Straßenrand stehen und beschloss, auf sie zu warten. 5 Minuten später kam sie auf ihn zu, irgendwie abgemagert. Ich bin nur müde. Seite an Seite gingen sie über den Platz, der im Halbdunkel lag. Sie waren zum ersten Mal zusammen. Er hatte das Gefühl, dass er, wenn es sein müsste, alles aufgeben würde, um bei ihr zu sein. Später, als sie im Taxi saßen, starrte sie ihm ins Gesicht. Bereust du es denn nicht? Nicht im geringsten. Weißt du, ich bereue es auch nicht. Aber... Auch in diesem Moment schien auf ihrem Gesicht das Licht des Mondes zu liegen. Storintoveri, Strindberg. Er stand in der Zimmertür und beobachtete eine Gruppe von schmutzigen Chinesen, die im Mondlicht inmitten von blühenden Granatapfelbäumen Mahjong spielten. Dann zog er sich wieder in sein Zimmer zurück und begann, unter einer niedrigen Lampe, Le Plädoyer d'un fou zu lesen. Nach kaum zwei Seiten entschlüpfte ihm jedoch ein bitteres Lachen. Auch Strindberg schrieb in den Briefen an seine Geliebte eine Baronin Lügen, die sich von seinen eigenen Lügen nicht sonderlich unterschieden. Ei. Buddha-Statuen, von denen die Farbe abgeblättert war. Himmlische Wesen, Pferde, Lotusblumen. Er fühlte sich fast erdrückt von diesen Dingen. Er blickte hinauf zu ihnen und vergaß alles. Sogar sein Glück, den Händen der Verrückten entkommen zu sein. Spartanischer Drill. Spartaschki. Kündeng. Er ging mit einem Freund durch eine Hintergasse. Eine Rikscha, über die sich ein Verdeck spannte, kam direkt auf sie zu. In ihr saß, völlig unerwartet, die Frau vom Abend zuvor. Selbst jetzt am Tag schien auf ihrem Gesicht das Licht des Mondes zu liegen. Natürlich tauschten sie in der Anwesenheit seines Freundes keinen Gruß. Was für eine schöne Frau, sagte sein Freund. Den Blick auf die frühlingshaften Hügel gerichtet, bei denen die Straße endete, antwortete er ohne Zögern. Ja. Das war wirklich eine Schönheit. Form. Ein Sakefläschchen aus Metall. Dieses Fläschchen mit seinem feinen Muster aus Linien hatte ihn irgendwann die Schönheit der Form gelehrt. Sore wa tetsu no chōshi datta. Kare wa kono itome no tsuita chōshi ni itsuka katachi no bi wo oshierarete ita. Regen. Auf einem großen Bett liegend unterhielt er sich mit ihr. Draußen vorm Schlafzimmerfenster regnete es. Die Blüten der Hakenlilien würden in diesem Regen irgendwann verfaulen. Auf ihrem Gesicht schien unverändert das Licht des Mondes zu liegen. Aber nun langweilte er sich gelegentlich bei ihren Unterhaltungen. Er lag auf dem Bauch, zündete sich ruhig eine Zigarette an und erinnerte sich, dass er schon 7 Jahre mit ihr zusammen war. Liebe ich diese Frau? Er stellte sich diese Frage. Die Antwort darauf überraschte sogar ihn, der sich ständig selbst beobachtete. Noch liebe ich sie. Daijishin. Das große Erdbeben. Irgendwie erinnerte ihn der Geruch an den überreifer Aprikosen. Während er durch die ausgebrannten Ruinen ging und Spuren dieses Geruchs an seine Nase drangen, dachte er, dass die in der glühenden Hitze verfaulenden Leichen überraschenderweise nicht schlecht rochen. Als er dann aber an einem Teich stand, wo sich Leichen stapelten, entdeckte er, dass der Ausdruck »sich die Seele aus dem Leib kotzen« nicht übertrieben war. Besonders erschütterte ihn die Leiche eines 12-13-jährigen Kindes. Er betrachtete die Leiche, beherrscht von einem Gefühl, das nicht weit von Neid entfernt war. Wen die Götter lieben, den lassen sie jung sterben. Er erinnerte sich an diesen Spruch. Das Haus seiner älteren Schwester und das Haus seines Stiefbruders waren niedergebrannt. Und den Mann seiner Schwester hatte man wegen Meineids zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Daremo, karemo, shinde shimaeba yoi. Sollen doch ruhig alle sterben. Sollen doch ruhig alle sterben. Sollen doch ruhig alle sterben. Sollen doch ruhig alle sterben. Sollen doch ruhig alle sterben. Er stand zwischen den ausgebrannten Ruinen, in seinem Kopf wieder und wieder dieser Gedanke. Daremo, karemo, shinde shimaeba yoi. Streit! Kenka! 彼の妹弟と取り組み合いの喧嘩をした。彼の弟は彼のために圧迫を受けやすいのに違いなかった。同時にまた彼も彼の弟のために自由を失っているのに違いなかった。彼の親戚は彼の弟に彼を見習えと言い続けていた。しかしそれは彼自身には手足を縛られるのも同じことだった。彼らは取り組み合ったまま とうとう縁先へ転げていった。縁先の庭には猿滑りが一本。彼は未だに覚えている。雨を持った空の下に赤光りに花を盛り上げていた。 Clowns Doke Ningyo Puppe. Er hatte die Absicht gehabt, ein wildes Leben zu führen, gleichgültig gegenüber dem Zeitpunkt seines Todes. Und nahm dennoch unverändert in allem Rücksicht auf seine Adoptiveltern und seine Tante. Dieser Einstellung hatte er die helle und die dunkle Seite seines Lebens zu verdanken. In einem Geschäft, das europäische Kleider führte, sah er eine Clownspuppe stehen und fragte sich, inwieweit er ihr glich. Aber außerhalb seines Bewusstseins stehend hatte er gewissermaßen sein zweites Ich, diese Gefühlsverfassung längst in einer Kurzgeschichte verarbeitet. Farbe. In seinem 30. Lebensjahr verliebte er sich unversehens in ein unbebautes Grundstück. Dort gab es nichts. Lediglich zersplitterte Ziegel und Dachschindeln lagen verstreut auf dem moosbewachsenen Boden herum. Doch in seinen Augen war die Szene identisch mit einem Landschaftsbild von Cézanne. Plötzlich erinnerte er sich an die leidenschaftlichen Gefühle, die ihn 7, 8 Jahre zuvor bewegt hatten, und entdeckte gleichzeitig, dass er vor 7, 8 Jahren nichts über Farben gewusst hatte. Ennui. Kentai. Er ging mit einem Studenten durch eine Wiese mit Stielblütengras. Kimitachi wa mada seikatsuyoku wo sakan ni motte iru daro ne. Ee. Datte anata demo. Tokoro ga 僕は持っていないんだよ。制作欲だけは持っているけれども。制作欲もやっぱり生活欲でしょ？ Ihr jungen Leute seid immer noch aufs Leben begierig, oder? Aber Sie selbst doch auch. Ich nicht. Allerdings bin ich immer noch begierig, etwas zu schaffen. Ja, aber die Lust, etwas zu schaffen, entspricht doch letzten Endes der Lust am Leben, oder? Er gab keine Antwort. Über den roten Ähren des Stielblütengrases zeichnete sich mittlerweile unverhüllt die Gestalt des Vulkans ab. Etwas in ihm regte sich, etwas wie Neid auf den Vulkan. Er selbst hätte jedoch nicht sagen können, warum. Koshibito. Er begegnete einer Frau, die ihm intellektuell gewachsen war. Er schrieb Gedichte wie Die Frau aus dem Norden und verhinderte so mit Mühe und Not eine Krise. Es war schmerzvoll. Es war wie das Gefühl, glänzenden Schnee, der an einem Baumstamm angefroren war, zu Boden fallen zu sehen. Der Strohhut tanzend im Wind. Noch ist er nicht auf den Weg gestürzt. Was macht es, wenn man meinen Namen beschmutzt? Was zählt, ist dein Name allein. Rache. Fukushu. Er saß auf dem Balkon eines Hotels, umgeben von knospenden Bäumen. Er fertigte kleine Zeichnungen an, um dem Jungen eine Freude zu machen. Der Junge war der einzige Sohn der Verrückten, von der er sich vor 7 Jahren getrennt hatte. Die Verrückte zündete sich eine Zigarette an und betrachtete ihr Spiel. Bedrückt zeichnete er Bild um Bild. Eisenbahnen, Flugzeuge. Glücklicherweise stammte der Junge nicht von ihm. Und dennoch schmerzte es ihn mehr als alles andere, dass der Junge ihn Onkel nannte. Nachdem der Junge irgendwohin verschwunden war, sprach ihn die Verrückte in kokettem Ton an, während sie weiter ihre Zigarette rauchte. Findest du nicht, dass das Kind dir gleicht? Er gleicht mir nicht. Zum einen. Immerhin gibt es so etwas wie vorgeburtliche Einflüsse. Oder nicht? Schweigend wandte er den Blick ab. Aber er konnte es sich nicht verhehlen, dass tief in seinem Inneren die grausame Begierde lauerte, sie zu erwürgen. Fragen. Antworten. Warum greifst du das gegenwärtige Gesellschaftssystem an? Weil ich die Übel sehe, die der Kapitalismus hervorgebracht hat. Übel. Ich hatte immer gedacht, für dich gäbe es zwischen Gut und Böse keinen Unterschied. Aber wenn du diese Übel siehst, frage ich dich, wie es eigentlich mit deinem eigenen Leben steht. So unterhielt er sich mit einem Engel. Mit einem Engel, der einen Seidenhut trug, für den man sich nirgendwo hätte schämen müssen. Krankheit. Yamai. Er begann an Schlaflosigkeit zu leiden. Und seine körperlichen Kräfte nahmen ebenfalls ab. Eine Anzahl von Ärzten hatte zu seiner Krankheit verschiedene Diagnosen abgegeben. Er selbst aber kannte die Ursachen seiner Krankheit. Die Scham, die er über sich selbst empfand. Und die Angst vor ihnen. Vor ihnen. Den Mitgliedern der Gesellschaft, die er verachtete. An einem schneewolkenverhangenen Nachmittag saß er mit einer brennenden Zigarette zwischen den Lippen in einer Ecke eines Cafés und hörte der Musik zu, die von einem Grammophon gespielt wurde. Die Musik sickerte auf seltsame Weise in seine Gefühle ein. Er wartete auf das Ende der Musik, ging dann zum Grammophon, um das Etikett der Platte zu studieren. Magic Flute. Mozart. Er verstand sofort. Auch Mozart, der die 10 Gebote gebrochen hatte, hatte gelitten. Aber so sehr wie er wohl? Mit hängendem Kopf kehrte er still zu seinem Tisch zurück. Das Gelächter der Götter. Kamigami no waraigoe. 35-jähriger Kare wa. 35-jährig ging er im Licht der Frühlingssonne durch einen Kiefernwald und erinnerte sich an einen Satz, den er 2-3 Jahre zuvor geschrieben hatte. Das Unglück der Götter, im Gegensatz zu uns, ist es ihnen verwehrt, Selbstmord zu begehen. Yoru. Nacht. Wieder nahte die Nacht. Aus der aufgewühlten See spritzte im Zwielicht unablässig die Gischt. Unter einem derartigen Himmel heiratete er seine Frau ein zweites Mal. Freude überwältigte sie. Und abermaliges Leid. Ihre 3 Kinder betrachteten mit ihnen die Blitze über dem Meer. Seine Frau, sie hielt eines der Kinder im Arm, schien mit den Tränen zu kämpfen. Du siehst doch das Schiff dort. Ja. Das Schiff mit den gebrochenen Masten. Shi, tot. Zum Glück schlief er allein. Und so schlang er einen Gürtel um die Gitterstäbe des Fensters und versuchte, sich zu erhängen. Als er jedoch den Kopf in die Schlinge steckte, breitete sich in ihm urplötzlich Todesangst aus. Es war nicht die Angst vor den Schmerzen, die er in den letzten Augenblicken vor seinem Tod spüren würde. Beim zweiten Versuch nahm er die Taschenuhr in die Hand, um probeweise zu messen, wie lange es dauerte, sich zu strangulieren. Es schmerzte kurz, dann begann alles zu verschwimmen. Wenn er nur einen Schritt weiter ging, würde er zweifellos sterben. Er sah auf die Zeiger der Uhr und entdeckte, dass er 1 Minute und etwas mehr als 20 Sekunden Schmerzen verspürt hatte. Draußen vor dem vergitterten Fenster war es stockdunkel. Aber in der Dunkelheit erklang der wilde Schrei eines Hahns. Divan. Der Divan versah seinen Geist noch einmal mit frischer Kraft. Diese Kraft gab ihm der fernöstliche Goethe, von dessen Existenz er nichts gewusst hatte. Er sah einen Goethe, der gelassen jenseits von Gut und Böse stand. Und der Neid, der ihn befiel, grenzte an Verzweiflung. In seinen Augen war der Dichter Goethe größer als der Dichter Christus. Das Herz dieses Dichters umschloss die Akropolis und Golgatha. In ihm blühten sogar die Rosen Arabiens. Wenn er nur die Kraft hätte, den Spuren dieses Dichters zu folgen. Nachdem er den Divan zu Ende gelesen hatte und sich seine entsetzlich aufgewühlten Gefühle wieder beruhigt hatten, blieb nur noch Selbstekel zurück. Ekel über einen lebensunfähigen Eunuchen. Lügen. Uso. Der Selbstmord des Mannes seiner älteren Schwester stürzte ihn plötzlich in eine tiefe Depression. Er musste nun auch für ihre Familie sorgen. Die Zukunft erschien ihm zumindest, soweit es ihn betraf, düster wie die Abenddämmerung. Während er für seinen geistigen Bankrott etwas empfand, das Ähnlichkeit mit einem kalten Lächeln hatte, er war sich seiner Verkommenheit und Schwäche in jeder Hinsicht bewusst. Las er weiterhin alle möglichen Bücher. Aber selbst Rousseaus Confession war vollgepackt mit heroischen Lügen. Und insbesondere Shinsei vermittelte ihm das Gefühl, noch nie einem durchtriebeneren Heuchler als dem Protagonisten dieses Romans begegnet zu sein. Allein François Villon drang zu seinem Herzen durch. In vielen seiner Gedichte entdeckte er das schöne, männliche Tier. Er träumte auch von Villon, träumte, wie dieser darauf wartete, gehängt zu werden. Gleich Villon hatte er unzählige Male versucht, auf den Grund des menschlichen Lebens zu stürzen. Aber persönliche Umstände und sein Mangel an physischer Energie hatten dies stets verhindert. Und dann Schritt für Schritt der Weg in den Verfall. Wie der vom Wipfel her absterbende Baum, den Swift vor langer Zeit gesehen hatte. Hi, Asobi. Spiel mit dem Feuer. Ihr Gesicht leuchtete. Es war, als fiele das Licht der Morgensonne auf eine dünne Eisdecke. Er mochte sie, aber er liebte sie nicht. Er hatte noch nicht einmal ihren Körper berührt. Du willst also sterben? Ja. Oder besser gesagt, ich will nicht unbedingt sterben. Ich habe es nur satt, am Leben zu sein. Aufgrund derartiger Gespräche versprachen sie sich, gemeinsam in den Tod zu gehen. Das wäre dann ein platonischer Selbstmord. Ein zweifacher platonischer Selbstmord. Sogar ihm selbst erschien seine Ruhe seltsam. Tod. Er starb. Nicht mit ihr. Es verschaffte ihm allerdings eine gewisse Befriedigung, dass er ihren Körper noch nie berührt hatte. Sie unterhielt sich von Zeit zu Zeit mit ihm, so als wäre nichts geschehen. Und nicht nur das. Sie gab ihm ein Fläschchen Cyankali. Tatsächlich gab ihm das Gift Selbstvertrauen. Er war allein, er saß in einem Korbsessel, und während er die zarten neuen Blätter des Kastanienbaums betrachtete, dachte er immer wieder daran, welchen Frieden ihm der Tod bringen würde. Der ausgestopfte Schwan. Mit dem Rest an Kraft, der ihm verblieben war, versuchte er, seine Autobiografie zu schreiben. Dies fiel ihm jedoch schwerer, als er erwartet hatte. Was hinderte ihn daran? Seine Selbstachtung? Sein Skeptizismus? Und die Abwägung von Vor- und Nachteilen? Er konnte nicht anders, er verachtete sich dafür. Gleichzeitig drängte sich ihm ein anderer Gedanke auf. Alle Menschen sehen gleich aus, wenn man ihnen die Haut abzieht. Er neigte dazu, den Titel des Buches Dichtung und Wahrheit für den Titel aller Autobiografien zu halten. Und nicht nur das. Ihm war nur allzu deutlich bewusst, dass literarische Werke nicht unbedingt jedermann berühren. Es war nicht anzunehmen, dass seine eigenen Werke zu irgendjemandem sprachen, außer zu jenen, die ihm ähnlich waren und ein vergleichbares Leben führten. Das waren die Gefühle, die ihn bewegten. Und so beschloss er, sich in seiner eigenen Version von Dichtung und Wahrheit kurz zu fassen. Daredemo, Hitokawa muite mireba, onaji koto da. Nachdem er das Leben eines Narren abgeschlossen hatte, entdeckte er bei einem Altwarenhändler zufällig einen ausgestopften Schwan. Er stand da, den Kopf hoch erhoben. Seine gelblichen Flügel aber waren von Motten zerfressen. Er dachte an sein Leben und spürte, wie ihm Tränen in die Augen traten und ein kaltes Gelächter sich in ihm breit machte. Während er in der Abenddämmerung allein durch die Straßen ging, entschloss er sich, auf sein Schicksal zu warten, das gelassen auf ihn zukam, um ihn zu vernichten. Daredemo, Hitokawa muite mireba, onaji koto da. Haiboku, Niederlage. Seine Hand, die nach dem Federhalter griff, begann zu zittern, Speichel lief ihm aus dem Mund, sein Kopf war nur noch klar, wenn er aus einem Schlaf erwachte, zu dem ihm eine Dosis von 0,8 Gramm Veronal verholfen hatte. Und auch dann nur für eine halbe oder eine ganze Stunde. Im fahlen Licht der Dämmerung verbrachte er seine Tage, gestützt auf ein schmales Schwert, dessen Klinge voller Scharten war.彼はペンを取る手も震え出した。飲みならず、よだれさえ流れ出した。彼の頭は0.8のベロナールを用いて冷めた後の他は一度もはっきりしたことはなかった。しかもはっきりしているのはやっと半時間か。 1時間だった。彼はただ薄暗い中にその日暮らしの生活をしていた。いわば葉のこぼれてしまった細い剣を杖にしながら。 Das Leben eines Narren von Ryunosuke Akutagawa. Aus dem Japanischen von Otto Putz. Es sprachen Akutagawa, Ulrich Nöten, Akutagawa Schatten, Hiroyuki Kinoshita. Sie, Mary Endo. Komposition Kai-Uwe Kohlschmidt. Soundrecording in Japan Kai Green und Mareike Mage. Technische Realisation Rudolf Grosser und Angelika Körber. Regieassistenz Mareike Mage. Hörspielbearbeitung und Regie Kai Green. Beteiligt waren in Japan als Sounddesigner Yosuke Katahira, Sound Engineer Yutaka Otsuka, Senior Director Takeshi Kobayashi, Assistant Producer Atsushi Okubo, Senior Producer Shinya Aoki. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunk mit der Japan Broadcasting Corporation 2006. Anmasao Kume. Die etwaige Veröffentlichung dieses Manuskripts überlasse ich selbstverständlich deinem Ermessen. Aber auch Zeitpunkt und Ort der Veröffentlichung seien dir überlassen. Zum Schluss möchte ich dir noch sagen, dass ich dir das Manuskript anvertraue, weil ich der Meinung bin, dass du mich wahrscheinlich besser als jeder andere kennst. Lache bitte. Lache über den Narren in diesem Manuskript, dessen Torheit zum Vorschein kommt, sobald man die Haut seines kosmopolitischen Ichs herunterreißt. Ryunosuke Akutagawa. 20. Juni 1927. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher.